Ja? Ja, moin. Ja. Weißt du, wer ich bin? Nein. Ich bin's. Sebastian. Serkan. Was? Ja. Ich bin der neue Freund von Claudia, mein Freund. Ja, Claudia? Sharp. Aha. Und hör mir zu. Ich will das mit dir vernünftig regeln, okay? Ich hab gehört, du führst ein kleines Büchlein mit Bewertungen über deine Ex-Alten drinne. Was? Ja. Und ich will das Buch haben. Hallo, ich kenne dich. Ich weiß gar nicht, wer da hinten dran ist. Und ja. Hab ich noch nie was von gehört. Du kennst Claudia Sharp? Ich war mal mit der zusammen vor 3 Jahren. Ja, siehst du? Steht sie in deinem verdammten Buch? Lüg mich jetzt nicht an. Ey, das Buch existiert schon seit 3 Jahren nicht mehr. Digga, willst du mich verarschen? Nein. Du hast das verdammte Buch, richtig? Was? Ich hab gehört aus einer sicheren Quelle, dass du das Buch hast. Von wem? Von wem ist scheißegal, verdammt. Ich will das verdammte Buch haben. Ich habe kein Buch. Digga, provozier mich nicht. Wenn ich doch sage, ich habe kein Buch, dann habe ich kein Buch. Digga, gib mir das verdammte Buch her. Wenn du hast hier eine Note 2 gegeben, Alter, 2 minus. Willst du mich verarschen oder was? Meinst du, ich weiß das nicht? Was meinst du, wie schnell ich deine Nummer rausgekriegt habe, mein Freund? Das waren nicht mal 5 Minuten. Ey, das Buch habe ich nicht mehr. Hundertprozentig nicht. Digga, willst du mich verarschen oder was? Du hast das verdammte Buch. Ich will das verdammte Buch haben. Und wenn du mir das nicht gibst, Digga, ich komme da zu dir und reiß dir den Arsch auf. Ist mir scheißegal, Mann. Wenn ich das Buch hätte, hätte es ruhig haben können. Wenn ich doch sage, ich hab's nicht mehr, dann hab ich's nicht mehr. Ja, Digga, du verstehst, was ich meine. Ich hab das von ganz vielen Leuten, von deinen besten Freundinnen hab ich das gekriegt. Von deinen besten Freundinnen hab ich die Information gekriegt. Willst du mich verarschen oder was? Nein, man will ich nicht. Jetzt, ey. Ja, Digga, du hast meine Ex-Freundin im Buch drin, bist du nicht, du hast meine Freundin, meine ich, im Buch drin, willst du mich verarschen? Was bist du für einer? Musst du dir Noten geben in dein eigenes Buch, damit du das rumzeigst oder was? Ist das geil? Hast du dadurch einen größeren Pimmel gehabt oder was? Dass du das im Buch hast und jeder mal reingucken darf von deinen Kollegen oder wie? Was, ey, erstens habe ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Erstens, ich war, keine Ahnung wie alt, es war ja, Spaß, ist ja sehr lustig. Erstens, ich verstehe mich mit Claudia gut, aber zu mit allen. Ja, jetzt wirst du dich gar nicht mehr mit ihr verstehen, weil keiner sich mehr mit ihr verstehen wird. Verstehst du, was ich meine? Wie? Ja, wie? Keiner wird sich. Jetzt ist das meine Freundin und sie hat nicht mit irgendwelchen Bauern zu labern oder rumzustehen. Ja, ich habe ja auch keinen Kontakt mehr mit ihr. Ja, siehst du, dann laber nicht von wegen gut verstehen. Du hast ihr doch ein Buch geschrieben, 2 minus, was soll die Scheiße? Hab ich irgendwie was mit ihr gemacht? Hä? Ich hab doch nicht mit ihr geschlafen. Ja, wofür steht denn sonst die 2 minus? Da stand 2 minus vom Typ her von mir. Wie ich sie finde. Das hat doch nichts mit ihr zu tun. Und das kannst du dir nicht in deinem Kopf merken, oder was? Was? Und sowas kann man sich nicht im Kopf merken, oder was? Natürlich kann man sich das im Kopf merken. Wo liegt denn da das Problem? Ja, wie prall ist das denn, dass man das im Buch schreiben muss, Digga? Verarsch mich doch nicht, Mann. Nein, ich verarsch dich doch nicht. Natürlich ist das assig. Das weiß ich doch selber. Bestimmt haben deine ganzen Kollegen Kopien von dem Scheißbuch wahrscheinlich, oder? Sicherlich. So blöd ist doch kein Arsch. Ja, Digga, ist es schon blöd genug, ein Buch zu schreiben, oder was? Ja, ist es auch, gebe ich auch zu, ist doch kein... Ist klar, ist das blöd. Ja, siehst du, und dann wirst du das Buch hundertprozentig noch haben. Aus welchem Grunde solltest du es nicht mehr haben? Weil ich umgezogen bin nach oben und da habe ich alle Sachen weggeschmissen. Alles, was über meine Ex-Freundin, habe ich gar nichts mehr. Ja, ja. Was soll ich denn da noch mit? Wehe dir, Digga, ich schwör's dir. Ich sehe dich, ich habe dich schon oft gesehen, mein Freund. Ich habe dich gesehen. Was ist denn los? Ja, wenn ich, Digga, ich hab dich schon oft gesehen und dann regeln wir das nochmal persönlich. Das sage ich dir hundertprozentig. Ja, und was hast du denn gemerkt? Ja, Digga, du hast auch in diesem verdammten Buch erzählt, dass sie unrasiert war, Mann. Was? Digga, hör auf mich anzulügen, verdammt. Hör auf mich anzulügen. Entweder spielst du jetzt mit offenen Karten oder du machst das nur noch schlimmer. Ich glaube, ich spiele mit offenen Karten mit dir. Ich kenne dich nicht, ich hab nichts von dir zu verheimlichen. Ja. Und du war eine Top-Frau, fertig ist die Sache. Ja. Jetzt bist du mit dir zusammen und dann ist es doch gut, ist doch glücklich. Ja, und? Denn ich will das Buch haben. Und ich hab doch gar nicht gegen sie. Du kannst das Buch von mir haben, wenn ich es hätte. Das ist kein Problem. Ich verstehe echt nicht deine Reaktion, weil du kannst es von mir aus haben. Du hättest auch alles andere von dir noch haben können, wenn ich nur noch was hätte. Ja, Digga, ist gut. Wir regeln das nochmal, wenn wir uns sehen, Digga. Ich seh dich bestimmt einmal die Woche. Ist gar kein Problem. Dann bereden wir das. Mal gucken, ob du mir in die Augen schauen kannst. Und wie jedes Mal, wenn du lügst, kriegst du von mir einen auf den Hinterkopf. Ich weiß gar nicht, ja. Ist das klar? Ja, ich weiß gar nicht, wo dein Problem liegt, also wenn du meinst. Ja, gut. Und kennst du den MC Holmes? Ja. Ja, moin. Ihr blöden Scheiß-Wichser! Blackmoons.fm. Hast du gehört? Stücke, Mann! Du Penner, hast du das Buch noch? Nein, Mann, ihr seid so scheiße, ey! Aber trotzdem hast du da reingeschrieben, wen du alles geknallt hast und so, ne? Wer war es? Gerrit oder Joscha hat dir die Nummer gegeben. Scheiße, aber du hast trotzdem das, da rein hast du doch trotzdem geschrieben, dass du was, wie du gepeizt hast und so, ne? Nee, Quatsch, ich hab gar nicht reingeschrieben. Das Einzige war nur, dass zwei, von mir aus 2- war. Ja? Was ist echt scheiße, Mann, ihr Affen, Alter. Ich soll dich von Joscha grüßen, ne? Ja, tritt ihm mal in den Arsch, Alter. Ihr Wichser, ey. Was machst du, mein Freund? Also, ey. Was, hast du noch mit Gerrit Kontakt, klar, ne? Ja. Ist er auch da bei euch? Nee, der ist nicht gerade da, der ist gerade nicht da. Ach was? Yo. Ja, nee, dann grüß die beiden mal von mir, ne? Okay, alles klar, Digga. Ach, Gerrit ist doch da. Willst du irgendwas sagen? Die hören dir zu, der ganze Stream hört dir zu. Ja, jetzt ist mir klar, dass alle zuhören. Los. Ja, ist doch fett gewesen, Mann. Ja, auf jeden Fall, Mann. Aber du musst nicht so viel Angst haben, mein Freund, okay? Aber du bist schon so ein Spinner, der Buch schreibt, Alter. Was soll ich denn machen, wenn du kommst? Ach, ist doch scheiße. Mann, war doch eine fette Aktion, Mann. Ich soll dich von Gary auch grüßen, ne? Ja, mach das mal. Alles klar, wünsche ich dir einen schönen Tag, ne? Ja, dir auch. Ciao. Hau rein, Mann, mach's gut, ciao. Lol, Alter, voll weggepackt.